unerbittlichen Daseinskampf, dass der Verstand sich nur mühsam gegen Knochen und Muskeln zu behaupten vermag. Eben deshalb stellt Ihr Fall gegenüber den Lebensformen auf anderen Planeten eine Rarität dar. Die Art, wie die Menschen sich untereinander verständigen, erscheint übrigens sehr einfach. Fach. Ihre Sprache war leicht zu lernen. Es handelt sich um eine Sprache, die für sehr ähnliche Individuen geeignet ist. Dagegen ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir sehr groß, viel größer, als wir es sich wahrscheinlich vorstellen. Glücklicherweise sind Ihre neurologischen Zustände ziemlich unkompliziert. Sobald ich Sie begriffen hatte, konnte ich Ihre Botschaften mühelos verstehen. Nur noch etwas ganz anderes. Ich habe keine Ahnung, was Musik ist. Meine Unkenntnis in dieser Beziehung dürfte Sie wohl kaum überraschen, denn soviel ich weiß, haben Sie bisher keine Musik gesendet. Werden Sie diesem Mangel abhelfen? Eine Chance für dich, Anne. Und was für eine Chance? Vor so einem Publikum hat noch kein Musiker gespielt. Ja, aber was soll ich denn spielen? Wie wär's mit dem Stück von Beethoven, das du neulich abends gespielt hast? Opus 106? Ein bisschen wild für jemand, der zum ersten Mal Musik hört, glaubt ihr nicht? Also los, Anne, mach euch Joe die Hölle heiß. Und Sie müssen aber nicht spielen, wenn Sie nicht wollen, Anne. Wir haben ja noch das Tonband von Ihnen. Fanden Sie das Band gut? Technisch tadellos. Warum? Waren Sie nicht zufrieden? Doch, doch. Ja. Ja, ich glaube, es ist am besten, Sie nehmen das Tonband. Es kommt Ihnen vielleicht lächerlich vor, aber ich habe das Gefühl, ich würde nervös werden, wenn ich diesem Ding da oben etwas vorspielen müsste. Na, junge Dame, Old Joe beißt bestimmt nicht. Vielleicht nicht, aber nehmt doch lieber das Tonband. Na, also schön, ich lege das Band auf. Bitte auf Sendung schalten. Das war doch ganz hübsch gespielt, Anne. Wenn das der Wolke nicht gefällt... Achtung, Dr. Marlowe, hier kommt die Antwort der Wolke. Sehr interessant. Wiederholen Sie den ersten Teil in einem 30% schnelleren Tempo. Na, also mit dem künstlerischen Geschmack scheint es bei Joe nicht weit her zu sein, was? Das ist doch ziemlich drollige Art von Kunstkritik, muss ich sagen, Envy. Aber was ist denn los mit Ihnen? Das ist unheimlich. Du bist ja ganz verstört, Anne. Was ist denn? Also mir läuft das ganz kalt über den Rücken. Das ist doch das erste Mal, dass die Wolke, dass Joe, meine ich, Musik hört. Und also ich verstehe gar nicht, wie sie das wissen kann. Was denn, Anne? Der erste Satz der Sonate hat eine Zeitangabe. Eine Zeitmaßangabe, meine ich, die ein fantastisches Tempo verlangt. Viel schneller jedenfalls, als ein Pianist es überhaupt zustande bringen kann. Das ist allerdings interessant. Senden Sie den ersten Satz des Bandes nochmal. Und zwar um 30% schneller. Verstanden? Ja, in Ordnung. Wir senden das Band von hier aus nochmal. 30% schneller. Ja, aber ist das Ganze nicht ein Zufall? Welchen Reiz soll Musik für Joe haben? Musik besteht doch aus Tönen und wir waren der Meinung, dass er mit Tönen nichts anfangen kann. Tja, ich weiß nicht. Es wäre ein gespenstischer Zufall. Da bin ich anderer Ansicht als Parkinson. Ich glaube, ich kann den Vorgang erklären. Unsere Empfänglichkeit für Musik hat in Wirklichkeit nichts mit Tönen zu tun. Was unser Gehirn aufnimmt, sind elektrische Signale, die es von den Ohren empfängt. Wir genießen die Töne nur deshalb, weil sie geeignet sind, gewisse elektrische Vorgänge in unserem Gehirn auszulösen. Es dürfte ziemlich klar erwiesen sein, dass musikalische Rhythmen mit den elektrischen Hauptrhythmen in unserem Gehirn übereinstimmen. Sehr interessant, John. Das wäre die Erklärung dafür, dass Joe über ein absolutes Gehör verfügt, ganz unabhängig von irgendwelchen Empfindungen, die wir mit Musik verbinden. Sendung der Sonate soeben beendet. Na Ruhe, jetzt werden wir es gleich wissen. Sehr gut so, richtiges Tempo, auf Wiederhören. Demnach könnte man also sagen, dass die Musik die Vorgänge in unserem Gehirn am genauesten wiedergibt. Nein, das dürfte etwas übertrieben sein. Ich glaube, dass durch die Musik die groben Vorgänge in unserem Gehirn am besten wiedergegeben werden. Die subtileren Vorgänge werden besser durch Worte vermittelt. An den folgenden Tagen fand regelmäßig ein ähnlicher Austausch mit der Wolke statt. Die Faszination, die von dieser Verständigungsmöglichkeit auf alle in Nortonstowe versammelten Wissenschaftler ausging, hielt uns nächtelang fest. Zu einer gewissen Zusammenfassung der angeschnittenen Fragen kam es genau eine Woche später. Noch eine Frage. Wie versorgen Sie Ihr neurologisches System mit Energie? Bei Menschen geschieht dies durch das Blut. Besitzen Sie irgendetwas, das unserer Blutversorgung entspricht? Ja, ich habe eine Vorrichtung, die Ihrer Blutversorgung entspricht.